Das Volk hätte die Burgen, die Symbole der Macht, von denen das ganze Land übersät war, nur niederbrennen wollen. Es ließ sich täuschen, wenn Engelbrecht sagte, dass mit dem Einzug eigener Ritter Stützpunkte für die Fortsetzung des Kampfs gewonnen worden wären. Auch er vermochte noch nicht, den Gedanken zu fassen, dass die Burgen, Schlösser und befestigten Höfe in den Besitz der Arbeitenden übergehen könnten. Wohl war er so kühn gewesen, den Aristokraten die Enteignung in Aussicht zu stellen, doch für eine Nachfolgeschaft waren in seinen Augen nur Gewappnete zuständig. Das Gefüge des Feudalismus hatte sich so tief ins Bewusstsein eingeprägt, dass auch die Anzeichen von dessen Zerfall noch nicht den Willen weckten, es gänzlich beiseite zu räumen. Der Aufruhr war von einer elementaren Art gewesen, hatte sich zuerst darauf gerichtet, eine Masse von unerträglichem Druck abzuwälzen. Das Um-sich-Schlagen, das Vorstürmen, verschaffte Erleichterung. Nie hätten die Revoltierenden im Sinn gehabt, die Ländereien oder gar die Regierungsgeschäfte selber in die Hand zu nehmen, mehr als nach einem kleinen Stück Ackerboden, nach der Aufhebung der Zwangsarbeit, der Herabsetzung der Steuerabgaben verlangten die Kämpfenden nicht. Als der Feldhauptmann ihnen versprach, dass ihre Wünsche erfüllt werden sollten, sahen sie in ihm schon einen neuen Sankt Erik, unter dessen Regentschaft in sagenhafter Vorzeit ein Reich der Freiheit und Brüderlichkeit bestanden haben sollte. Vielleicht wollte Engelbrecht zu einem solchen König werden, doch mit all seinem Können als Feldherr, seinen Perspektiven einer neuen Staatskunst, mit der von seinen Zeitgenossen bekundeten Wirkungskraft, die von ihm ausging, war er den Komplotten der Obern nicht gewachsen. Seine Offenheit musste gegenüber den Verschwörern, die vor keinem Verrat, keinem Meuchelmord zurückschreckten, zur Schwäche werden. Was er zu spät erkannte, rückte für uns heute, bei unserem Forschen, in den Vordergrund. Schon als er im Juli vor Stockholm stand, waren die Planungen seiner Gegner weit gediehen. Eilboten hatten den Reichsräten, die in Vordingborg an den Friedensverhandlungen mit den Vertretern der Hanse teilnahmen, die Nachricht vom Aufstand überbracht. Die Gefahr einer plebejischen Machtergreifung beschleunigte das Übereinkommen zwischen den Obern. Die schwedischen Herren stellten ihre Ansprüche auf Souveränität zurück. Dänemarks Hilfe benötigend, versicherten sie Erik die Treue. Dieser bedurfte nun eines Bündnisses mit der Hanse, um seine Herrschaft über Schweden festigen zu können, und die Hanse hatte Zusicherungen erhalten, dass Stockholm weiterhin unter ihren Fahnen bleiben würde. Als Engelbrecht auf dem Norrmalm lagerte, vor Stockholms befestigter Helgeandsinsel, hatten sich die schwedischen und dänischen Aristokraten geeinigt, einander nach den Thesen des Unionsdokuments im Kampf gegen die Rebellen zu stützen. Die Niederlage Spaniens war uns noch nah, als wir an den Mut, den Enthusiasmus der Bauernsoldaten im mittelalterlichen Schweden dachten. Vom Lager Engelbrechts nördlich der Stadt wandten wir uns seiner letzten Stunde zu, auf der kleinen Insel im Hjälmaren, fragten uns, wo war da das Volk? »Wir können nur eine Untersuchung anstellen«, sagte Brecht, »wie es von der Manifestation der Stärke zum Kräfteschwund, zum Niedergang kam und damit einen Beitrag liefern zur Erkenntnis der Unregelmäßigkeiten, Schwankungen, Brüche und Sprünge im Prozess der Weltrevolution.« Engelbrecht war eingelassen worden durchs Nordtor der Heiligen Geistinsel, stand mit seinem Gefolge auf dem Vorhof des Stifts in Erwartung der Verhandlung mit dem Stadthauptmann. Hinterm schmalen Arm des Stroms erhoben sich die Mauern der Burg. Zwischen zwei viereckigen Wehrtürmen führte die Brücke zur Stadt. Mochten oben die Machthaber sitzen, vorn, unmittelbar vorm Kastell, standen jetzt doch die Niedrigen, bewaffnet. Von drüben Gelächter, höhnische Rufe. Verwegen klang die Aufforderung, die Stadt dem Volksheer zu übergeben. In einer Schießscharte des vorderen Brückenturms zeigte sich Kröpelin, der gebürtige Deutsche, der ehemalige Hofmann Margaretas, jetzt Schlossherr zu Stockholm. Engelbrechts Begehren wies er ab. berief sich dabei auf den Eid, den er König Erik geschworen hatte, auf seine Pflichten als Bürgermeister gegenüber den Einwohnern der Hauptstadt. Ehrenhaft hörte sich dies an, war aber voller Verachtung. Erörterung zwischen Engelbrecht und den Seinen. Die Festung uneinnehmbar, weil keine Flotte vorhanden. Belagerung zwecklos, da reichliche Nahrung in der Stadt aufgespeichert. Zeitverlust schwerwiegend bei der Erwartung einer dänischen Invasion im Westen. Notwendig, den Vormarsch nicht zum Abbruch zu bringen, sofort weiterzuziehen gegen die anderen Festen. Vorschlag, die Stadt bis zum Anfang des Winters sich selbst zu überlassen. Nach der Befreiung des Landes würde sie fallen oder auf dem Weg übers Eis genommen werden. Beschluss eines Waffenstillstands. Bis zum 11. November rief Engelbrecht, bis zum St. Martinstag. Dann, so hieß es unten, essen wir im Schloss die gebratene Gans. Die schnelle Entscheidung veränderte das Verhältnis zwischen der Schar der Landleute und den Wachtmannschaften der Patrizier. Sie vorn, die eben noch klein, unbedeutend erschienen, würden die Oberhand gewinnen. Die Gepanzerten auf dem Gemäuer würden nachgeben müssen. Nicht die Empfindung eines Missglückens, sondern die Ahnung des Möglichen. Puke führte eine Armee nach Norrland und Finnland. Niedergebrannt wurde Faxaholm an der botnischen Küste. Kampflos ergab sich Kastelholm auf Åland. Anfang August stieß Puke wieder zu Engelbrecht, dem inzwischen Uppsala und Gripsholm zugefallen waren. Nyköping, zu stark befestigt, wurde umgangen, doch als Ringstadaholm in Reichweite war, erfuhr Engelbrecht, dass die Reichsräte und Kirchenfürsten aus Dänemark gekommen, sich in Vadstena am Vättern versammelt hatten. Die Szene vom Eintritt Engelbrechts in die Sitzung der Edelmänner, der Brecht sich bereits während der ersten Studien zum Stück gewidmet hatte, wurde jetzt noch einmal konzipiert. Gern mochten die Altvordern sich zunächst in ihrer ganzen aufgeblasenen Größe zeigen. Auf dem Podium um den gewaltigen Tisch, gleich würden doch die von unten zu ihnen hineingestiefelt kommen, in einer Art, die ihnen die Sprache verschlug. Noch durften die Bischöfe von Strängnäs und Skara sich im Zwiegesang auslassen über das Böse, das eben in Gestalt des Hussitenhäuptlings Prokopius bei Lipau, östlich von Prag, niedergemetzelt, nun in ihrem eigenen Land in Erscheinung treten wollte. Noch mochten sie, begleitet vom Chor der Ritter, den Sieg des böhmischen Kaisers preisen. Da wurden sie schon verdeckt von der mit Knüppeln und Dreschflegeln bewaffneten bäuerlichen Menge. »Was diese Knechte sich denn erlaubten«, jammerte der Bischof von Linköping, hob die Hand zur Bekreuzigung, ermahnte sie, die doch sonst immer demütig gewesen seien, zur Vernunft zurückzukehren. Da stand auf dem Sessel über ihm Engelbrecht, hob ihn am Kragen der Soutane hoch, und ihn, wie alle übrigen auch, rief er, würde er den Bauern zuwerfen, wenn sie nicht sogleich ihre Bereitschaft erklärten, sich mit dem Volk zu verbünden. Zog ein Papier hervor, befahl, ein Schreiben abzufassen an den König, in dem ihm alle Dienste gekündigt wurden. Dann die Kirchenväter, Thomas von Strängnäs, Sigge von Skara, Knut von Linköping, die Ritter Bo Stenson und Bengt Stenson aus dem Geschlecht Nat Ochdag, Magnus Birgersson und Guse Nilsson, derer von Bort, Ehrengisle Nilsson und Nils Ehrengisleson von Hammarstadt, Karl Magnusson und Gregor Magnusson aus dem Haus Eka, Gustav Algotsson aus der Dynastie Sture und wie sie alle hießen. Über den Tisch gebeugt, kritzelnd, halblaut Sätze formulierend, unterbrochen von Zurufen, Euer Gnaden, ehrwürdiger König, nichts von Gnade, von Ehre nichts, versammelt haben wir uns, sind zusammengeprügelt worden, würden gern zu euren Gunsten beschließen, weg mit der Gunst, möchten aus freiem Willen, gezwungen, gepackt von bewaffneter Hand, als Verwalter der höchsten staatlichen Ämter, als Gefolgschaft Engelbrechts und der Bauern, uns hiermit von unserem Eid entledigen. Der Däne hat seinen Eid längst gebrochen, werden aber nichts gegen euch unternehmen, werden euch absetzen vom schwedischen Thron, erheben aus unserer Not ein Gebet, putzen unsere Rüstungen, satteln unsere Pferde, bitten um einen Vergleich, fegen sauber das Land von eurem Gesindel. Lack aufs Papier gekleckst, Siegel draufgedrückt und Daumen von allen Seiten her. Engelbrekts Verhalten nach der Tagung von Vadstena ließ sich nur aus seinem Anliegen erklären, eine Nation aufzubauen. Was er unternahm, schien stattzufinden wie unter einer Verblendung, war aber Ausdruck eines absoluten Verlangens nach Legalität. Immer noch waren für ihn die Prälaten und Ritter, auch wenn sie durch persönliche Gewalt zu ihren Posten gelangt waren, die Oberhoheiten im Reich. Nicht gegen sie, sondern mit ihnen wollte er den Staat zum Besten aller errichten. In Vadstena genügte dem rechtschaffenen Engelbrekt die triumphierende Geste. Er stellte die hohen Herren, um ihnen sein Vertrauen zu zeigen und seine Allianz mit ihnen unverbrüchlich zu machen, an die Spitze seiner Armeen. Und was folgte, sah vorerst auch aus, als hätten die Edlern sich überzeugen lassen von der Überlegenheit dieses kleinen Knappen. Ein Chor ließ Engelbrekt von Bostenson und Eringisle Nilsson gegen Stekeholm führen, ein zweites unterm Junker Hermann Beermann nach Småland zur Eroberung von Rumlaborg, Trolleborg und Pixborg. Selbst kehrte er mit Nils Eringisleson zur Burg Ringstadaholm zurück, die er nach schnellem Sieg seinem Begleiter vermachte. Zog mit seinen Truppen gleich weiter nach Stekeborg, verjagte noch einmal den Giovanni Franco und setzte Bischof Knut, auch dieser ein gebürtiger Nat och Dag, dort als Burgherrn ein. Knut schanzte sich auch Rönö noch zu, um es von einem anderen Familienmitglied, Erik Stenson, beaufsichtigen zu lassen. Nachdem das Gerücht, dass für den Adel jetzt billig Schlösser zu haben seien, sich verbreitet hatte, kamen aus allen Grafschaften die Ritter herbeigeeilt, unter ihnen Magnus Gren, Bo Knutsson, Grip, Nachfahre des mächtigen Truchsess Bo Jonsson und der junge Karl Knutsson Bonde, bald Engelbrekts stärkster Widersacher. Während Engelbrekt die Burg von Örebro, eine der mächtigsten des Lands, für 1000 Mark Lösegeld an sich brachte und seinen Bruder dort zum Befehlshaber ernannte, hatten die Edlen von Stekeholm kein Glück. Nach wiederholten Sturmangriffen begaben sie sich wieder nach Kalmar, das sich auch nicht einnehmen ließ. Beermann eroberte die Festungen in Småland und Engelbrekt machte sich auf, zusammen mit Puke, nach Värmland und Westergötland, erhielt überall Hilfe vom Landvolk, räucherte die Burgen aus, um den Vänern Agneholm, Etzholm, Dalaborg, ließ Axwall von Puke belagern, bezwang Oppensten, Öresten, brach in Halland ein, gewann durch Versprechungen von Handelsprivilegien die Bürger von Varberg, beließ den dänischen Vogt im Kastell der Stadt, stieß vor nach Falkenberg, Heimstadt, wo sein Heer sich mit Beermanns Armee vereinte, schloss einen Separatfrieden mit dem kapitulierenden Laholm, wollte auch Skåne noch dem Reich zuführen und sich übersetzen lassen nach Dänemark, um sein Versprechen eines letzten Besuchs einzulösen. Doch da hieß es, dass Erik mit seiner Flotte unterwegs war nach Stockholm, und überdies das Datum des St. Martinstag nahrückte, zog er, nachdem er in 4 Monaten das gesamte Land mit Ausnahme einiger standhaltender Burgen befreit hatte, auf Eilmärschen der Hauptstadt entgegen. Bei seiner Ankunft füllten die dänischen Kriegsschiffe die Hafenbucht, und im Haus zum Heiligen Geist tagten unterm Vorsitz des Bürgermeisters Hans Kröpelin die schwedischen Räte und der König mit seinem Stab. Engelbrekt wurde nicht eingelassen. Aus den Schießscharten der Mauern starrten die Armbrüste. Die Brücken waren hochgezogen, die Tore verrammelt. Ein zweites Mal stand der Heerführer da vor den Bollwerken der Inselstadt. Keinen Zweifel mehr konnte es jetzt geben an dem Betrug, den die Edlen an ihm und am Volk verübt hatten. Kein Grund mehr ließ sich erkennen, dass Engelbrekt immer noch zögerte und dem Adel nicht den Kampf ansagte. er hätte die Belagerung beginnen und im Winter, wenn die Schiffe, sollten sie nicht festfrieren, abgefahren waren, zur Erstürmung der Stadt ansetzen können. Eine Armee hatte er zusammengezogen vorm Südtor, eine andere vor den Befestigungen im Norden, selbst lagerte er auf der Insel Longholmen, dort, wo heute die Westerbrücke zu ihrem mächtigen Schwung über den Mälaren anhob. Weitaus überlegen waren die Bauernsoldaten den paar tausend Söldnern im Kastell. Warum, fragten wir uns, gab Engelbrecht keine Antwort auf die Kunde vom Übereinkommen der Aristokraten mit dem Regenten, dass alle Zwietracht beendet sein und im Herbst des nächsten Jahres die Ratifizierung des Vertrags in einer gerichtlichen Sitzung vorgenommen werden solle. Wir arbeiteten bis über Weihnachten hin an diese Szene, in der das Ende der ersten Revolutionsphase veranschaulicht werden musste. »Was denn nun aus der gebratenen Gans werde?« rief einer der Soldaten. Und sie wurde geholt aus einem verlassenen Hof in der Umgebung, wo die Vorburgen von den Verteidigern der Stadt niedergebrannt worden waren. Überm Feuer wurde sie geschmort. Beim Essen nun zwischen den dampfenden Kesseln der Marketender wurde zur Sprache gebracht, was schließlich von uns als wahrscheinlich angenommen werden konnte. Erst Wut, Verlangen nach Ungültigkeitserklärung des Waffenstillstands. Nicht die Ritter, wir waren es, die die Lasten des Kriegs getragen haben. Wir haben den Sieg erkämpft, wollen unseren Lohn. Lassen uns von den Herren drinnen nicht länger befehligen. Boten überbrachten Einzelheiten des Abkommens auf dem Helgeansholm. Erik habe auf alle bisherigen Vollmachten verzichtet, gelobt, seine Vögte und Statthalter zurückzuziehen und fortan die gesamte Verwaltung des Reichs den eingeborenen Edelmännern zu überlassen. Die Autonomie Schwedens sei bestätigt worden. Die Krone trage Erik nur noch als Oberhaupt der Union, auf symbolischem Posten, praktisch entmündigt. Die Räte hätten die Absprache als großen Erfolg bezeichnet. Lob und Dank auch ließen sie dem Hauptmann Engelbrecht zukommen, der mit dem opferwilligen Volk eine Epoche des Friedens eingeleitet habe. Also sollte Engelbrecht sich ergeben, mit seinen Bergmännern zurückkehren zur Erzgrube, die Landleute in ihre Dörfer schicken und den Rittern und Kaufleuten gönnen, was ihnen zugefallen war. Die Wahl, die Engelbrecht traf, entsprach, so mussten wir einsehen, den gegebenen Bedingungen. Er war so weit revolutionär, wie er es für seine Zeit sein konnte. Das hieß, er war seiner Zeit voraus, wurde aber niedergehalten, zurückgedrängt von der zähflüssigen gesellschaftlichen Entwicklung. Unendlich weiter war er gelangt als Margareta. Doch bis zu einem Vordringen, wie wir es ausgehend von unserem gegenwärtigen Wissen ihm gewünscht hätten, würde es noch fast 4 Jahrhunderte dauern. Wäre Engelbrecht nicht revolutionär, sondern Abenteurer gewesen, so hätte er sich fangen lassen von dem Hass, der ausbrach gegen die Aristokratie. Er hätte die ermüdeten Truppen zum Sturm auf die Stadt geführt, diese wohl auch genommen, dann den Bürgerkrieg entfesselt, der dänischen Reiterarmee, den schwedischen Rittern, der Hanse und dem deutschen Orden gegenübergestanden. Dass er hintergangen worden war, daran ließ sich nichts mehr ändern. Es konnte nicht anders sein, als dass die oberen Klassen den wankelmütigen Unionskönig dem unbeugsamen Volkshauptmann vorzogen, denn die wussten wohl, dass sich nur unter Erik noch ihre Vorteile erhalten ließen. Es waren dort aber auch einige wie Nils Gustafsson Both und Thomas von Strängnäs, die Engelbrechts weitsichtigen Bestrebungen Verständnis entgegengebracht hatten. Puke, Bermann, Bengt, Gottskalksson, Gottskalk Bengtsson, Johann Karlsson, Ferla, Klaus Plata und andere Ritter und Junker hielten zu ihm. Der Aufruhr hatte sich als fortschrittliche Bewegung auch in den höheren Ständen durchgesetzt, und es war immer noch das Anliegen Engelbrechts, diesen Trieb zur Erneuerung, zur allgemeinen Entfaltung zu bringen. Das Ziel der nationalen Einheit, wie schwer auch immer zu erreichen, aufs Spiel zu setzen um den Preis eines kurzen, spektakulären Siegs, davon ließ Engelbrecht, auch wenn viele Kämpfer ihn drängten, ab. Mochten sie es Schwäche nennen, Mangel an Wagemut, wir entschieden, dass er während der kurzen Zeit, in der er in Erscheinung getreten war, mehr Besonnenheit und Entschlusskraft gezeigt hatte, als je in diesen Gegenden ein Staatsmann vor ihm. Ein festes Heer behielt er, alle anderen sandte er in geordneten Verbänden zu ihren Heimatorten, dass sie dort ihre Arbeit aufnehmen, ihre Vorleute wählten, ihre Räte bildeten, in steter Verbindung blieben mit ihm, bereit, wenn notwendig, einen neuen Ausmarsch anzutreten. Im Januar, nach der letzten der Rauhnächte, zum Fest der Heiligen Drei Könige, würde er eine Tagung zusammenrufen, auf der die Vertreter aller Stände über das Geschick des Reichs bestimmen sollten. Im Januar war Brecht kränklich, lag zumeist in zerfranstem Bademantel, einen Wollschal um den Hals, auf dem Sofa. Es zog vom Fußboden, von den Fenstern her, trotz des Feuers im eisernen Kamin war es kalt im Raum. Die Arbeit kam zum Stocken, es froren uns alle Sinne. Ein neues Gesetz war erlassen worden, das der Polizei die Macht gab, Briefe zu öffnen, Telefongespräche abzuhören, Haussuchungen, Leibesvisitationen vorzunehmen, jeden willkürlich Verdächtigten zu verhaften und bis zu 60 Tagen ohne Möglichkeit der Verteidigung in Gewahrsam zu halten. Wir hatten Stoff zusammengetragen zum Treffen in Arboga und zum Ende Engelbrechts, einen Stoff, dessen Dramatik eisig war wie die Luft draußen. Wir versuchten, unsere Erstarrung zu überwinden und anzusetzen zum Entwurf der letzten Szenen, Brecht aber schien das Stück aufgegeben zu haben. Zwar ließ er uns noch aus den Geschichtsbüchern vorlesen und Skizzen einiger Konfrontationen anfertigen, hörte aber kaum noch zu. Einmal trat, mit ausgebreiteten Armen, den Mantel, die Haarmähne voll Schnee, Greit zu uns ein, rief, Gott sei ihm begegnet, ein Gesicht habe er empfangen von den moralischen und ethischen Agenden, die einwirken müssten auf die marxistische Ideologie, dass diese nicht im Materialismus verkomme. Gespenstisch, wie die Erscheinung dieses Schauspielers und Amateurphilosophen, war die ganze Atmosphäre der Stadt. Von der Gewerkschaftsleitung war das Zirkular 1144 an die Betriebe verschickt worden, mit der Anordnung, Kommunisten aus fachlichen Vertrauensämtern zu entfernen. Die Abteilungen des Verbands hatten der Nationalvereinigung für Finnland beizutreten. Bestimmte Tage wurden eingeführt, an denen die Arbeitenden ihren Lohn dem Kampf des finnischen Volks zur Verfügung stellen mussten. Über 3000 Polizisten nahmen am 10. Februar an einer Razzia Teil gegen Lokale und Redaktionen der Kommunistischen Partei. Aus der besetzten Zentrale an der Kungsgata wurden Säcke und Kisten voller Dokumente zum Quartier der Sicherheitspolizei befördert. Der Verkauf und Versand von Parteizeitungen, das Aufhängen von Laufzetteln wurde verboten. Mit dem sogenannten Transportverbot wurde das Gesetz der Druckfreiheit, seit mehr als 100 Jahren in der Verfassung enthalten, umgangen. Die Schriften durften hergestellt, doch nicht vertrieben werden. Der Eingriff der Sozialdemokraten, die früher von den Maßnahmen der Bürgerlichen zur Einschränkung des Gesetzes betroffen worden waren, kam der totalen Zensur gleich. Selbst Abgeordnete wie Branting hatten dem Reichstagsbeschluss zugestimmt. So traten auch die schwedischen Kommunisten, die nun persönlich die Auslieferung der Zeitungen übernahmen, in den illegalen Kampf. Viele Parteimitglieder, deren Adressen in den beschlagnahmten Registern ermittelt wurden, mussten sich als Staatsfeinde festnehmen und verhören lassen. Noch waren die Genossen, bei denen Rosner sich verbarg, nicht behelligt worden. Entweder wurden sie nicht verdächtigt, oder auch stand das Haus schon unter besonderer Bewachung. Von jetzt an begab ich mich von der parallel zur Upplandsgata gelegenen Westmaragata aus, auf dem Weg über die Höfe und durch ein Hinterhaus zu dem Vertreter der Komintern. Bisher hatte er seine Leitartikel als Franz Lang gezeichnet. Ab Dezember nannte er sich Hauser, vielleicht in Gedanken an den Findling im Turm. Sein Pseudonym stand zwischen vielen bekannten Namen, zu denen Dimitrov, Marti, Pieck, Florin, Ulbricht, Torres, Kaschin, Schmeral, Andersen, Nexö, die Passionaria und Mao Zedong gehörten. Auch die schwedischen Parteileiter Linderoth, Silén, Hagberg schrieben in dem Blatt, das legal in der Parteidruckerei Westermalm hergestellt wurde. Nach außen hin war die Absicherung vollkommen. Die Zeitschrift bestand als schwedische Publikation seit 2 Jahren. Sie erschien jetzt nur als deutschsprachige Ausgabe. Verantwortlich für den Inhalt war die Kommunistische Partei. Kein Chefredakteur wurde genannt. Auch früher war das Material hauptsächlich von der Komintern geliefert worden. Es gab keinen Beweis dafür, dass der Vertreter der Komintern sich nun in Stockholm befand. Die Polizei mochte versuchen, die Decknamen zu identifizieren. Sie mochte nach etwaigen, im Untergrund lebenden Mitarbeitern fahnden. Gegen die Zeitschrift selbst, die sich mit internationalen politischen und ökonomischen Fragen an die deutsche Emigration richtete, konnte kein Einspruch erhoben werden. Nach dem Transportverbot aber blieben viele der verschickten Exemplare im Keller der Hauptpost liegen. Die Absperrung von der Öffentlichkeit war wie eine Bestätigung der Isolation, in die die Partei sich seit dem September begeben hatte. Die Direktiven, die sie erließ, mussten sich auf viele ihrer Mitglieder verwirrend auswirken. Indem sie sich der direkten Kritik am Faschismus enthielt, weiterhin die Westmächte als den Hauptfeind und als verantwortlich für eine Fortsetzung des Kriegs darstellte, unterband sie die Initiativkraft, die sie früher zu einer Kampfpartei gemacht hatte. Von den 19.000 Mitgliedern gingen ihr in diesem Monat 7.000 verloren. Indirekt aber wies sie mit der Rechtfertigung des Vorgehens der Roten Armee auf das eigentliche Motiv des Konflikts mit Finnland hin. Kein Paktabschluss konnte darüber hinwegtäuschen, dass der sowjetische Einmarsch, wie zuvor in Polen, einzig der Abwehr oder dem Aufschub eines Zusammenstoßes mit Deutschland diente. England und Frankreich erhofften den Ausbruch des Kriegs zwischen den beiden Mächten. Dafür lieferte die Untätigkeit hinter der Maginot-Linie den Beweis. Doch wenn die Partei den Friedenswillen der Sowjetunion hervorhob, wenn sie in ihrer Bindung an die Komintern eintrat für die Erhaltung der Neutralität und die schwedischen Interventionsinteressen anprangerte, so wurde dies von der Presse verächtlich abgetan. Der Sozialdemokratie, dem fortschrittlichen Bürgertum, selbst dem liberalen Adel, stand jetzt der Antifaschismus zu. Prinzen, Gräfinnen, Bankdirektoren, Professoren, Advokaten, Publizisten brachten jüdischen und nichtkommunistischen Flüchtlingen Großmut und Hilfsbereitschaft entgegen, während es der Kommunistischen Partei überlassen blieb, den Ausnahmezustand über sich selbst zu verhängen. Die Komitees, Plattformen und Organisationen mit ihrer Wohltätigkeit, ihrer Betonung kultureller Gemeinschaft, ihren Soireen und Bazaren, ihren Schulungskursen, ihren Versuchen zur Arbeitsvermittlung und Wohnungsbeschaffung standen unterm Zeichen eines vorbildlichen Humanismus. Bis zum September 1939 war in einzelnen Fällen ein Zusammenwirken mit der Roten Hilfe möglich gewesen. Jetzt war die Tätigkeit dieser Institution aufs Äußerste eingeschränkt worden. Hilfeleistungen fanden nur noch im Untergrund statt. Hodan schien sich der Seite angeschlossen zu haben, auf der der Begriff von Freiheit und Recht verbunden war mit einer Verurteilung des Kommunismus. Ich besuchte ihn zusammen mit Brechts Freundin, Berlau, die Hodans Tochter Sonja aus erster Ehe lange bei sich in Dänemark beherbergt hatte. Da die Schneemassen auf den Straßen das Radfahren unmöglich machten, war ich von ihr wie des Öfteren nach Lidingö auf dem Motorrad abgeholt worden. Hodan wohnte mit seiner Frau und dem vor etwa einem Monat geborenen Sohn am Lindnersplatz in Christineberg in einem der Neubauten am Ulfsundasee, oberhalb der Tranebergbrücke. Er war abgemagert, wirkte erschöpft. Zum Geruch der Windeln kam der Geruch des ausgespienen Schleims, den ich nur allzu gut kannte. Die Fahrt mit der Straßenbahn, den unendlichen Drottningholmsweg entlang und die Handwerkkargata, das Umsteigen am Tegelbacken, dann, Vasagatha Kungsgatha weiter zu seinem Arbeitsplatz und wieder zurück, nahm ihm die Kräfte. Für die kleine Wohnung hatte er 115 Kronen Miete zu zahlen, fast die Hälfte seines Gehalts als Berater. Ich versuchte, ihn mir vorzustellen in der Uniform der spanischen republikanischen Armee, versuchte anzuknüpfen an unsere früheren Gespräche. Doch die Zeit in Cueva la Potita und Denia entzog sich mir. Etwas war mit ihm geschehen während des vergangenen Jahres, etwas, das ihn zerrüttet hatte, und doch kämpfte er sich immer noch Freundlichkeit ab. Er, der einem Zusammenbruch nah war, erbot sich sogleich zu untersuchen, auf welche Weise mir in meiner Fortbildung geholfen werden könnte. Mit Professor Tegen, dem Vorsitzenden des Flüchtlingskomitees, mit Gillis Hammer, dem Leiter der Volkshochschule Birkagården, wollte er sprechen. Fräulein Hellner im Hilfsbüro am Vanadisweg wollte er mich empfehlen, und ich hätte dies alles annehmen können, hätte ich an meinen Verpflichtungen nicht genug zu tragen gehabt, und hätte er nicht selbst in seinem Zerfall die Nutzlosigkeit aller derartiger Unternehmungen zur Schau getragen. Während sich Berlau und die Pragerin in dem mit Möbeln vollgestellten Wohnraum aufhielten, saßen wir im Badezimmer, Hodan auf dem Toilettendeckel, ich auf einem Schemel. Vielleicht würden wir jetzt, dachte ich, miteinander sprechen können. Ich erwähnte die Unterscheidung zwischen den unpolitischen und politischen Flüchtlingen und die Ausschaltung der Roten Hilfe. Gegenüber den ökonomisch schwachen, linken Einrichtungen, sagte er, erböten die bürgerlichen und sozialdemokratischen Initiativen den Exilierten die einzige Möglichkeit einer Sicherheit. Der kommunistischen Partei in ihrer offiziellen Gutheißung der faschistischen Aggression könne kein Vertrauen mehr entgegengebracht werden. Auch wer in den deutschen Arbeitern, die bereit waren, die Bürden der Rüstung und des Kriegs zu tragen, zukünftige Kämpfer für den Sozialismus erkennen wolle, habe sein Urteilsvermögen verloren. Die Erklärung, dass die Sowjetunion einen diplomatischen Sieg über die deutsche Regierung errungen habe, müsse abgewiesen werden. Kein Zeichen von Stärke könne er darin sehen, dass sich der Sowjetstaat dazu bewegen ließ, nach der Auslöschung einer ganzen Generation von Vorkämpfern nun auch noch die kommunistische Weltbewegung zu opfern. Nach wie vor stelle das faschistische Deutschland, mit dem der größte Teil der Bevölkerung eins sei, den Hauptfeind dar. Mit ihrem Festhalten an der alleinigen Gegnerschaft der Westmächte und mit ihrem Angriff auf Finnland habe die Sowjetunion den Eindruck geweckt, dass es ihr zusammen mit Deutschland um eine Aufteilung Europas gehe. Zu verheerenden Folgen könne dies führen, wenn England vom nördlichen Skandinavien aus zur Entlastung Finnlands einschritte. Eine Illusion sei es, sagte er, mit einer Verbrüderung zwischen der finnischen Arbeiterklasse und der Roten Armee und der Bildung einer revolutionären finnischen Regierung zu rechnen, wie die kommunistische Partei es tat. Die Frage rückte wieder nah, wie wir uns in der zugespitzten Situation verhalten sollten, ob wir uns abwenden müssten von jedem, der sich den Richtlinien der Partei widersetzte, oder uns in unserer Ungewissheit jeglicher Perspektive zu öffnen hätten, um selber ein Bild zu gewinnen von der Kompliziertheit des Kräftemessens. Doch ich wusste, ich würde mit einem Freund, der zwar eine gegensätzliche Stellung bezog, mit dem ich aber den Anspruch auf Kritik und freien Meinungsaustausch teilte, nicht brechen können. Immer war ich davon ausgegangen, dass die Parteilichkeit nicht mit dem Dogma verbunden, die Selbstprüfung nie aufgegeben, nichts als fertig, endgültig hingenommen werden dürfe. Wenn die Bourgeoisie Fortschrittlichkeit herausstellte und dabei ihre Klassenjustiz betrieb, so hatten wir uns desto mehr für die Wiederherstellung des Begriffs der Menschenrechte einzusetzen. Dies zu erreichen war für Hodan, solange die Partei in ihrer gegenwärtigen Form bestand, eine Unmöglichkeit. Dann fuhr ich mit Berlau, die Arme um ihre knirschende Lederjacke gelegt, umspritzt von Eissplittern zurück durch die Stadt. Den glatten Steilhang schoben wir das Motorrad hinauf zum roten Holzhaus zwischen den Föhren. Arboga, den 13. Januar 1435. Eine Ziegelsteinfassade mit Fenstern und Rundtor, vorn die Landleute mit ihren Fuhrwerken, ihren Geräten, manche auch ein Schwert, eine Armbrust tragend, dick vermummt, in wattierten Jacken, die Pelzmütze über die Ohren gezogen, hin und her gehend im dichten Schnee treiben, mit den Füßen stampfend, die Arme ineinander schlagend. Denn weil das Volk an der Tagung nicht teilnehmen durfte, hatte Brecht gesagt, zerstreut, sich die Nase schnaubend, so müssten wir die Tagung auf die Straße verlegen, nicht die Sprecher drinnen, sondern die Kommentierenden draußen zeigen. Da wurde zunächst das Umwälzende genannt. Hört, es sind nicht nur Ritter und Pfaffen droben versammelt, sondern auch andere. Wer alles? Wurde gefragt. Vom Torwärter kamen die Mitteilungen, der hatte vom Posten im Treppenhaus erfahren, was oben vorging. Diesem war es zugeflüstert worden vom Amtsdiener. Ja, da saßen nicht nur, wie sonst üblich, die aristokratischen Räte, sondern auch Repräsentanten der niedrigen Adelsstände, des Handels, des Bauerntums. Und es sind dort nicht allein ihrer 12, wie früher, sondern ganze 36. Es sollte nun, und diese richtete sich gegen die Edlen in Stockholm, eine Regierung und ein Oberhaupt gewählt werden. Was dort drinnen geschah, fand also nicht mehr im Einvernehmen mit den Herren in Stockholm statt, sondern richtete sich gegen diese. Die königstreue Elite war isoliert worden. Die Allgemeinheit, die Almoge, hatte ihre eigenen Beschlüsse zu fassen. Tat sie dies, fragten wir uns. Auch die Umstehenden mussten nach der Art der Beschlüsse fragen. Doch nicht so, wie wir heute fragten, sondern aus ihrer Zeit heraus. Wenn sie fähig gewesen wären zu fragen, warum kein Landarbeiter, kein Lohnknecht aus den Gruben mit im Saal säße, dann hätten sie die Revolution von sich aus wieder aufgenommen. Doch da sie, obgleich sie die weit überwiegende Mehrheit im Volk ausmachten, bis heute noch nicht die Führung von unten her übernommen hatten, sondern sich Stellvertretern anvertrauten, die nur selten aus ihren eigenen Schichten kamen und die ihnen sagten, was sie zu tun hätten, konnten sie sich auch damals nur abwartend verhalten haben. Sie waren mit ihren Fragen wohl fordernd, wollten wissen, woran sie waren, fühlten sich aber schon sicher, als die Meldungen weitergegeben wurden, dass sich neben Engelbrecht seine Waffengefährten Puke, Bermann, Gotzkalksson, Bengtsson, Ferla und Plata befanden. Als es hieß, es seien zugegen die Bischöfe Thomas, Sigge und Knut, die Ritter Magnus Birgersson und Nils Gustafsson Both, Nils Erengislesson Hammerstadt, Gustav Algotsson Sture, Gregor Magnusson Eka, Bo Knutsson Grip, Knut Karlsson Örnfot, Bo Stensson und Nils Stensson Nat Ordag, alle neben ihren amtlichen Würden Großgrundbesitzer, Bergwerkbesitzer, legten sie dies zu ihren Gunsten aus, wenn diese, meinten sie, sich nun offen zu Engelbrecht bekannten, dann mussten sie auch bereit sein, die Verteilung von Bodenstücken, die Steuererleichterungen, die Aufhebung der vögtlichen Zwangsmaßnahmen vorzunehmen. Von ihren kleinen Angelegenheiten war jedoch nicht die Rede. Wichtigeres wurde oben abgehandelt. Es war wohl auch so, dass den Entscheidungen, die sich drinnen vollzogen, nicht genügend Aufmerksamkeit zugewandt wurde, da alles unterm Zeichen der Kunde stand, Engelbrecht sei zum Rang des Reichshauptmanns erhoben worden. Das war ein neuer Titel. Ob das König bedeute, wurde gefragt. König nicht, aber Marschall. Durch die Auslegungen, auf welche Weise die Verhältnisse im Land nun anders werden würden, drangen die vom Tor her kommenden Rufe die Angaben, wem die einzelnen Provinzen unterstehen sollten. Engelbrecht selbst übernahm Uppland, Nils Erengislesson Östergötland, Bischof Sigge Westergötland, Nils Stensson Småland, Bo Knutsson Tjust, Knut Karlsson Södermanland. Irgendjemand musste schließlich den Landschaften vorstehen. Und das waren immerhin jene, die jetzt bewiesen, dass sie mit Erik nichts mehr zu tun haben wollten. Nur ließ er sich nicht verstehen, dass unten jeder seine Waffen abzugeben hätte. Der Befehl war vom Wachtposten gekommen. Rufe, gebt die Waffen nicht her, das haben unsere Väter getan und unsere Vatersväter auch, sie hätten's nicht tun sollen. Er sei aber angeordnet worden, weil es ist Friede. Noch herrscht kein Friede. Wir wollen es von Engelbrecht selbst hören.« Er zeigte sich im Fenster. »Rufe, wir wollen unsere Waffen behalten. Wir haben beschlossen«, sagte er, »dass alle Waffen abzuliefern und in den Arsenalen aufzubewahren sind.« »Wir behalten die Waffen«, wurde geantwortet. »Das Reich sorgt für den Schutz der Waffen«, sagte er. Antwort: »Wir wollen Aufsicht drüber halten.« »Wächter sollen gewählt werden«, sagte Engelbrecht. »In Reichweite bleiben die Waffen.« »Es geht jetzt darum«, sagte er, »auch die Ritter, die uns noch nicht anerkennen wollen, für uns zu gewinnen, um ihnen zu zeigen, dass wir friedliche Absichten hegen.« Die Versuche, die Engelbrecht während des Jahres 35 unternahm, zu einer Einigung mit der Partei des Adels zu gelangen, fanden keine Beachtung von Seiten Brechts. Bei den Tagungen in Sigtuna, Vadstena, Halmstad wurden Vertreter niedrigerer Stände nicht hinzugezogen. Alles, was die Regierungsgeschäfte anging, schien sich wieder auf die Obern verlagert zu haben. Immer wenn Engelbrecht einen Erfolg zu verzeichnen hatte, so war dieser erkauft mit Zugeständnissen an Gruppen von Edlen, die gleichzeitig ihre Ränke zur Wiedereinsetzung Erichs weiterbetrieben. Wurde manchmal auch der Eindruck geweckt, dass das Land in der Hand Engelbrechts und seiner Getreuen sei, so ließ sich ein wachsendes Unheil doch nicht verbergen. Drohend standen im Reich immer noch die von Dänen besetzten Burgen Kalmar, Nyköping, Stekeholm und Axwall, und auch Stockholm hielt zum Unionskönig, öffnete Engelbrechts Volk nicht die Tore. Erst als wir auf ein paar Zeilen in der Reimchronik hin den Kanalbau Engelbrechts erwähnten, horchte Brecht auf. Während der Hauptmann in den zähen diplomatischen Verhandlungen stand mit einem Gegner, der nichts anderes als seine Beseitigung im Sinn hatte, leitete er ein Vorhaben ein, mit dem er seine Fähigkeit zu einer auf die Zukunft gerichteten Friedenspolitik bewies. Durch die Feindlichkeit der Ritter und Großbürger in Stockholm war die Ausfahrt durch den Mälaren zum Meer blockiert worden. Der Handel mit Erz lag brach, und auch die Einfuhr von Waren ins Innere des Landes wurde verhindert. Nach dem kriegerischen Vorjahr herrschte Hungersnot. Der Clan der Unionsaristokraten beabsichtigte, das wieder ins Elend getriebene Volk zu zermürben. Der Konfrontation mit dem Adel ausweichend, sich einstellend auf einen Belagerungskampf, ein lang andauerndes soziales Kräftemessen, getrieben von der Notwendigkeit, die Nahrungsversorgung instand zu setzen und durch den Verkauf von Eisen Kapital zu erhalten, begann er das Projekt, das einen Übergang darstellte von den Kriegsanstrengungen zum ökonomischen Aufbau. Einige Hansestädte, mit denen er noch in Beziehung stand und denen an der erneuten Aufnahme kommerzieller Beziehungen gelegen war, mochten ihn dazu ermutigt haben. Kaum zwei Monate nach der Tagung zu Arboga sandte er ein Heer nach Telje, diesmal bewaffnet mit Hacken und Schaufeln. Die von Westeros kommenden Kähne waren vollgeladen mit Karren, Eimern, Körben, gespitzten Pflöcken. Hier an der Mälarspitze, südwestlich vom versperrten Stockholm, von wo aus in der Vorzeit ein Zufluss zum Meer geführt hatte und jetzt eine Landniederung mit Sumpfgeländen sich dem offenen Gewässer hinzog, sollte der Schifffahrtsweg gegraben werden. In der Seeenge vor der Stadt, deren graue Blockhäuser sich um die Kirche Sankta Ragnhild scharten, lag die von Palisaden umgebene Burg, die im Besitz des Herrn Bengt Stenson Nat Ordag war, eines der Führer der Gegenpartei. Während Puke mit einem Trupp die befestigte Insel unter Aufsicht hielt, machten sich die Arbeiter daran, im südlichen Tal den Sand und Schlamm auszuheben, um später von nördlicher Richtung her den im Frühjahr hohen Wasserstand des Mälaren ausnutzend die Strömung in den Kanal einfließen zu lassen. Der Kanalbau, meinte Brecht, wäre fast ein eigenes Stück wert. Hier ließ sich das Prinzip der gemeinsamen Arbeit abheben von der Macht des Eigennutzes und der Profitsucht. Schien es auch, als habe der Befreiungskrieg das Volk zum Bewusstsein der eigenen Kraft geweckt, so zeigte sich doch bald wieder die Beharrlichkeit der unterdrückenden Gewalt. Der Kampf um die Beherrschung der Natur hätte, durch die Anstrengung der Massen, gewonnen werden können. die herbeigeholten, im Ausschachten erfahrenen Bergleute, die Tausende von Landarbeitern gruben sich hinein in den lockern Boden, fuhren Steine heran, schlugen Pfähle zu Reihen, verflochten sie mit Zweigen, schaufelten Tag und Nacht im immer wieder zusammensickernden Grund, legten oben an der Spitze des Sees die Wände für eine Schleuse an, standen bei durchbrechenden Fluten bis zum Hals im Wasser. Weder im Frühling noch im Sommer konnte mit einer Öffnung des Zufahrtswegs gerechnet werden. Doch im nächsten Jahr vielleicht. Schon lagen einige Koggen der Lübecker Hanse am Außenhafen. Auf flache Boote wurden die Lasten verladen, diese auf Baumstämmen über Land zu Mälaren gerollt. In entgegengesetzter Richtung wurden die ersten Tonnen mit rohem Erz zu den Handelsschiffen befördert.